Seelennest. Transparenz für die Ohren. Ja, liebe Piraten, liebe Freunde von Piraten, ihr werdet es an meiner Stimme merken, dass mich das heute sehr mitgenommen hat. Klaus-Gerald Brunner, Faxe genannt. Heute kam die Nachricht, dass er sich womöglich das Leben genommen hat. Ich bin immer noch geschockt und fassungslos. Ich kannte ihn persönlich nicht besonders nahe, aber was mir durch diverse Gespräche und auch Berichte über ihn zu Ohren gekommen ist, war er ein unglaublich authentischer Mensch mit Ecken, Kanten, nicht weichgespült, sondern auch mal gerade raus. Er war ein Hühne, er war von Weitem sichtbar und auch entsprechend auffällig gekleidet. Einfach ein Typ, einfach ein großer Charakter und eine große Persönlichkeit. Dieser Verlust tut den Berlinern weh, der tut den Berliner Piraten weh und auch uns Piraten. Und ich möchte an der Stelle einfach Danke sagen. Danke, Faxe. Das, was du für uns getan hast, ich war immer sehr, es hat mich beeindruckt, wie du politisch gearbeitet hast. Es war anders und sehr eigen, aber immer freundlich und immer am Menschen. Also, was ich so mitbekommen habe, hast du immer ein offenes Ohr für die Menschen da draußen gehabt, auch für Menschen, die uns nicht wählen und die uns nicht nahestehen. Und das ist eine große, große Stärke gewesen, die nicht jeder hat. Und von daher bist du mit all dem, was dich ausgezeichnet hat, einfach ein riesengroßer Verlust für uns alle. Und dementsprechend dem Anlass angemessen würde ich uns bitten oder euch alle bitten, dass wir jetzt eine Schweigeminute einlegen und an Faxe denken und danach vielleicht jeder mal so ein bisschen erzählen mag, was er mit ihm so erlebt hat, dass wir ihm irgendwo auch ein Andenken bereiten und ihn dabei nicht vergessen. Vielen Dank euch und ich übergebe jetzt an Wim, der die heutige Sprechstunde moderiert. Wir haben vorher besprochen, dass wir eine Aufnahme machen. Wer allerdings sich zu Gerald Klaus Brunner äußern möchte und nicht möchte, dass es aufgenommen wird, der möge bitte kurz in den Mumble-Chat schreiben, dass wir die Aufnahme kurz muten, weil wir hier persönliche Statements, die jemand nicht öffentlich machen will, auch respektieren. Danke. Ja, danke, Paki. Ich möchte eigentlich auch nicht allzu viel sagen. Ich habe Faxe nicht sehr gut gekannt, aber ich kannte ihn. Wir haben uns durchaus aneinander gerieben. Was du gesagt hast, Paki, dass er ein sehr authentischer Mensch war, das ist sicherlich richtig. Teilweise haben wir uns ziemlich genervt, aber wir haben uns beide auch sehr geschätzt. Mehr will ich jetzt eigentlich nicht sagen. Und ich würde einfach vorschlagen, jeder, der etwas sagen möchte, der möge es sagen. Ich möchte ja auch kein Wort erteilen. Lasst uns gemeinsam trauern. Okay, dann sage ich mal was. Das war immer wunderbar, wenn man zum Bundesparteitag kam und zwischen all den Menschen, weil er einfach so groß war, man hat Faxe immer gesehen. Und wenn es irgendwie einen Ausdruck für Bärhack gibt, dann war das, wenn er einen in den Arm genommen hat. Also, ich meine, ich bin nicht klein, aber er war wirklich so groß und er hatte so ein großes Herz. Und was ich glaube, ist, ganz ohne innere Kenntnisse der Berliner Situation, ist, dass er auch von seinem Menschsein her eine Art Don Quixote war. Er hat der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten. Er hat Unredlichkeit gehasst. Er hat vielleicht nicht immer seine Feinde erkannt. Vielleicht hat er manche als Feinde wahrgenommen, die gar nicht seine Feinde waren. Also das, vielleicht hat er auch sehr weitsichtig erkannt, dass Klüngelei, Mauscheln und unter den Teppich kehren, zwar in der Politik dazugehört, dass er das aber nicht akzeptiert und dass das für ihn sein Kampf gegen Windmühlen war. Und er hat gegen Windmühlen gekämpft, aber ich hoffe, er hat es nicht vergebens getan. Und auch wenn es da Missverständnisse gab und vielleicht einige Feinde, die er angreift, also wer Don Quixote kennt, der weiß, dass einige der Feinde, die er angriff, vielleicht gar nicht seine Feinde waren, hat er es immer in dem lauteren Bewusstsein gemacht, dass er die Welt besser machen will und dass er wirklich für Gradlinigkeit und Ehrlichkeit einstand. Und er hatte ein großes Herz, weil als ich auch mal Kummer hatte, hat er mich getröstet. Und ich danke ihm sehr, dass es ihn gegeben hat und dass ich ihn kennenlernen durfte. Danke, Kira. Das war toll. Redet einfach rein. Ich glaube, ich weiß nicht, wer zunächst dran war. Das kann man so schwer einfach reinreden. Ich mach's mal. Faxe war für mich jemand, der immer da war, mit dem man sich herzhaft streiten konnte, der ungeheuer ehrlich war, manchmal bis zur Sturheit auch darauf beharrte, dass etwas so ist, wie es ist. Er hat die Dinge beim Namen genannt und er hat sich nicht beirren lassen. Ich habe ihn sehr geschätzt, weil er so ehrlich war. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber er stand zu allem, was er tat und hat das hundertprozentig getan. Und wenn er im Abgeordnetenhaus stand und sprach, dann war das seine sehr direkte Art, den anderen klarzumachen, wo sie stehen und dass es nicht unbedingt richtig ist, wenn man so steht, dass man andere ausgrenzt. Und ich glaube, er hat sich hier und da sehr deutlich ausgegrenzt gefühlt und hat es aber auch gesagt und hat darauf nicht böse reagiert, sondern einfach sehr häufig nur traurig. Und das ist das, was mich jetzt am meisten an ihn erinnert. Und ich vermisse ihn sehr. Danke, Sammy. Jo, Joachim hier aus NRW, Dick Haflinger. Mich hat das heute irgendwie komplett aus der Kurve getragen, als ich das gehört und gelesen habe. Ich muss dazu sagen, der Klaus und ich, wir waren uns nicht besonders sympathisch. Wir sind vor, ich weiß nicht, das war noch vor der NRW-Wahl, in Mambel mal heftig aneinander geraten. Da fing er an mit der Natürlichkeit der Menschen in Afrika und was die Geschlechter angeht und so. Und ich wollte ihm antworten, da war keine Zeit mehr dazu. Ja, in Afrika werden ja auch die Frauen beschnitten, das ist alles super natürlich und so. Ich habe ihn dann nachher auf dem Parteitag gesprochen, auch diesbezüglich angesprochen und das war alles eigentlich relativ okay. Der hat meine Meinung akzeptiert, ich habe seine Meinung akzeptiert und ich habe auch mitkriegen müssen, dass Leute aus der Abgeordnetenhausfraktion, die vorher schon nicht mehr in der Fraktion waren, gesagt haben, was soll der da eigentlich, der hat doch keine politische Agenda. Aber ich frage mich, wenn Leute wie Faxe, also Menschen wie du und ich, mal ganz extrem, nichts in den Parlamenten zu suchen haben, weil sie angeblich keine Agenda haben, wer dann überhaupt da was zu suchen hat. Ich habe ihn gemocht. Ich fand seinen letzten Auftritt bei Lanz ziemlich großartig. Ich fand das Ding krass mit dem Palästinensertuch und dem Davidstern. Das war eine super Nummer. Er mag vielleicht nicht der hellste gewesen sein, aber Gott, viele von uns sind nicht in jeder Situation im Leben hell. Und das muss auch gar nicht sein. Aber alle müssen an der Demokratie teilhaben. Und das hat der Faxe gelebt. Und ich habe den großen Typen, auch wenn er mich vielleicht nicht gemocht hat, ich habe den irgendwie gemocht. Danke, Joachim. Für diejenigen, die später dazugekommen sind, wir sind im Moment hier in der Sprechstunde und erinnern uns gemeinsam an den Faxe. Jeder, der etwas sagen möchte, kann gerne ans Mikrofon kommen und einfach reden. Wir lassen das jetzt einfach mal so laufen. Dann würde ich gerne ein, zwei Sachen zum Faxe sagen. Ich muss sagen, mich hat es jetzt aus der Bahn geworfen. Ich bin vor gut einer halben Stunde nach Hause gekommen und habe es jetzt erst mitbekommen. Haut mich wirklich von den Socken. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich in Berlin war. Und dass einer der Menschen, den ich im Wahlkampf in Berlin unterstützt habe, der Faxe war. Wir haben den Nachmittag zusammen da gesessen. Ich habe ihn das erste Mal richtig kennengelernt. Ich weiß, dass er ein streitbarer Mensch war. Aber wie ich mit ihm dann zusammengesessen habe und wir zusammen die Plakate gesandwicht haben, wir haben wirklich auch viel uns unterhalten über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Und es war ein toller, toller Abend. Ich bin froh, dass ich Faxe helfen durfte. Ich glaube auch zu verstehen, was passiert ist insgesamt. Und ich hoffe, dass es ihm da, wo er jetzt ist, besser geht. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich bin froh, dass ich Faxe noch kennenlernen durfte und ich bin froh, dass er bei uns war. Und anscheinend war er auch sehr beliebt, wenn ich mir so die Äußerungen auf Twitter und Facebook durchlese und auch hier die Menge der Leute im Mumble sehe. Und die Nachrichten, die mich erreicht haben, die Berliner Piraten sind im Moment draußen, ich weiß nicht, irgendwo bei einem, ob das bei der P9A ist oder ein anderes Wahlkreisbüro, und haben Kerzen aufgestellt und haben sich da getroffen. Das sieht man auf Brunos Twitter-Account. Ich denke auch nicht, dass man das jetzt zerreden muss, sondern dass die, die wirklich was sagen wollten, haben jetzt was gesagt. Und ich glaube, das kam alles von Herzen. Und vielleicht machen wir hier einen Cut und machen dann weiter mit der Sprechstunde, weil es soll jetzt nicht irgendwie ein Gottesdienst für ihn sein oder sowas, sondern wir wollen Erinnerungen oder wollten Erinnerungen teilen, außer es sind noch andere da, weil es jetzt gerade völlig leer war. Ja, liebe Kira, ich habe noch was vergessen. Das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, weil Stichwort Mut und Politik, das ist ja heutzutage nicht jedem gegeben. Das sieht man ja gerade an der SPD. Aber der Klaus hatte echt Coronas im besten Sinne. Ja, darf ich auch? Bitte schön, ja. Bastian. Ja, nee, Gottesdienst wird das hier mit Sicherheit nicht sein. Ich finde es sehr gut, dass man dran an Faxe denkt und da muss man auch gucken, wie hat man das vorher so gemacht und wie macht man es jetzt. Wenn es hier aber ein Thema gibt, was tatsächlich hierher gehört, ist das Nachdenken über unsere Umgangskultur. Und wenn es so ein Beispiel gibt, was einer aushalten muss in der Piratenpartei, wenn er eben nicht so glatt gebügelt ist und nicht so Mainstream-artig ist. Ich glaube, dann ist das Faxe gewesen, der so häufig unter Feuer genommen worden ist durch alle möglichen Leute und dem so viele Fallen und gestellt worden, so häufig das Bein gestellt worden ist. Da sollten wir auch mal drüber nachdenken, ob das wirklich unsere Art ist mit dem Umgang miteinander. Und vielleicht ist das mal ein Aufruf, ein Fanal, das wir hier durchaus mal besprechen können. Danke. Ich habe das heute getwittert. Das ist eine Rede von ihm. Und zwar, glaube ich, seine letzte im Abgeordnetenhaus, wo eindeutig rauszuhören ist, wie er dann sagt, und ihr werdet wohl alle noch für mich eine Minute schweigen. Und da ist eigentlich schon klar geworden, dass etwas ganz erheblich zu Ende geht. Auch seine lebenslange Gegenwehr gegen Menschen, die andere ausgrenzen, die meistens erfolglos war. Das sehen wir an unserer eigenen Partei und es erschreckt mich immer wieder, wie wir mit Menschen umgehen, vor allem mit uns selbst. Also ich bin, momentan bin ich gerade noch in Berlin, ich bin bis morgen noch dort und ich durfte auch den Faxe kennenlernen auf dem Motzstraßenfest und habe gemerkt, dass er sich für die kleinen Dinge genauso Mühe gibt wie für die großen politischen Dinge. Ich habe ihn auch sehr, sehr lieb in Erinnerung und ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass wenn Faxe nicht herausgefordert wird, dann ist er prinzipiell lieb und kommunikationsfreundlich. Mach's gut, Großer. Wir waren beide fast gleich groß. Mir geht ein Spruch von Leonardo da Vinci durch den Kopf, der mal gesagt haben soll, jede kleine Ehrlichkeit ist besser als eine große Lüge. Faxe hat von sich selber gesagt, ich bin nicht groß, ich bin nur lang. Aber in drei Punkten war er doch groß. In Herz, Verstand und Ehrlichkeit. komm gut heim, Faxe. Ja, ich hatte auch mal kurz die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und hatte ein sehr interessantes Gespräch mit ihm. Und es wurde schon gesagt über die Kultur, wie wir miteinander umgehen. Da fällt mir nur ein, was er selbst gesagt hat. Ich bin einer, der gut zuhören kann. Und das trage ich dann weiter. Und ich denke, wir sollten untereinander, das fällt mir oft auf, weil wir uns auch in der Vergangenheit sehr oft zerfetzt haben, mehr untereinander zuhören und uns offen begegnen und vielleicht dann mal gucken, was wir gemeinsam besser machen können. Und beim Zuhören gehört auch mit dazu, dass wir aufeinander aufpassen bei vielen Sachen. Das finde ich ein gutes Schlusswort, dass wir mehr aufeinander achten müssen. Weil auch was seine letzte Rede angeht, ist kaum irgendjemandem, glaube ich, irgendwas aufgefallen. Wir sollten besser aufeinander achten. Wir können das Rad jetzt nicht rückwärts drehen. Und die Sprechstunde ist halt für politische Themen. Und das ist heute wohl die Wahl in Berlin. Danke, Kira. Das ist in der Tat ein gutes Schlusswort. Und auch wenn es schwerfällt, dass wir uns jetzt mit den Dingen beschäftigen, wofür wir eigentlich regelmäßig jeden Montag hier zusammensitzen, denke ich, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, dass wir zu dem politischen Thema des Abends übergehen. Es sei denn, es gibt noch jemanden, der jetzt gerade am Mikro steht, dem es ein großes Bedürfnis wäre, noch etwas zu sagen. Okay, dann scheint es nicht der Fall zu sein, sondern dann steht ja schon wegen dem weiteren Punkt, weswegen wir heute da sind, am Mikrofon. Jetzt zunächst mal die Frage an den Bundesvorstand. Moment, jetzt machen wir es der guten Ordnung halber. Ich möchte heute Abend vom Bundesvorstand Paki, Scarnett und Alexander Blackbeard begrüßen. Carsten hat sich entschuldigen lassen. Möchtet ihr noch etwas von der letzten Woche berichten oder ein Statement zu Berlin abgeben oder möchtet ihr gleich mit den Fragen einsteigen, wie ihr möchtet? So, ich fange mal einfach kurz an. Beeindruckend fand ich politisch gesehen in der letzten Woche die Stopp-TTIP-Demonstration, wo ich auch selbst war in München, trotz Regen, viele, viele tausende Menschen. Hat mich sehr gefreut, dass hier die Bürger politisiert sind, dass sie hier das Thema annehmen und sich darüber aufregen und so großartig auf die Straße gehen. Das war mein persönliches Highlight. Zur Berlin-Wahl kann ich sagen, ja, ich habe es mit Erschrecken zur Kenntnis genommen. Wir haben hier ziemlich den Hintern versohlt bekommen. Wir sind dort abgestürzt, wie das der FDP in der letzten Wahl passiert ist. Und ja, da müssen wir erst mal drüber nachdenken. Kurze Nachfrage. Hast du denn schon eine bestimmte Richtung, in die du nachdenkst? Also ich habe das Ganze für mich im Geiste mal umgedreht und gefragt, was wäre, wenn das eine Fraktion gewesen wäre, die nicht meine Partei wäre? Da sehe ich von außen, die Hälfte ist im Laufe der Jahre gegangen. Es gab viel Tamtam, Zerwürfnis. Letztendlich scheinen wir hier ein großes Glaubwürdigkeitsproblem und auch ein Problem mit dem Vertrauen der Bürger zu haben. Und davon bin ich ja wirklich überzeugt und ja, die nächsten Jahre brauchen wir, um das aufzuarbeiten, da ein gutes Team zu formieren. Also wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich habe gesehen, wie viel da gemacht wurde, dass wir auch einige Bezirke gewonnen haben, aber ja, ist wahrscheinlich zu viel zerbrochen. Gut. Alex, möchtest du? Dann mache ich mal zum Schluss. Okay. Ja, das Wahlergebnis in Berlin, dass es so hart kommt, hätte ich nicht gedacht. Dass ich es vielleicht nicht schaffe, ein Jahr, knapp auf jeden Jahr. Natürlich habe ich mir Gedanken dazu gemacht, aber ich denke, gerade in der jetzigen Situation ist es müßig. Ich halte mich da auch offiziell zurück, weil ich das halt erst auch mit dem Bufo besprechen möchte. Ich möchte eben nicht das machen, was bisher immer geschehen ist, dass dann gleich alle mit Schuldzuweisung kommen und alle das wussten, wie es besser gegangen wäre. Sondern ich denke, das sollten wir erst intern klären und gucken, wie wir das nach außen kommunizieren, damit eben nicht das Bild des zerstrittenen Haufens wieder weitergetragen wird, sondern dass wir uns wirklich Gedanken gemacht haben, was können wir zukünftig anders und besser machen. Das wird für mich auf jeden Fall auch ein Thema der BUFO-Klausur sein. Ja, ansonsten, wir haben letzte Woche Team-Voll-GF-Sitzung gehabt. Morgen ja auch wieder. Was mir persönlich gefallen hat, war, dass wir die Sachstandsberichte wirklich kurz gehalten haben, eher so Kenntnisnahme. und dort auch schon über tagesaktuelle politische Themen gesprochen haben, unter anderem die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen. Der Adam Zählerwulf hat da schon einiges zu berichtet, das war sehr gut und sind, wie gesagt, auch Sachen, die wir strategisch aufnehmen sollten. Wir müssen jetzt halt wirklich sehen, dass wir jetzt die Kurve kriegen, professioneller werden, uns besser einspielen und ja, die Lernkurve muss jetzt sehr, sehr steil sein. Wir haben nächstes Jahr eine Bundestagswahl, in Nordrhein-Westfalen die Wahlen stehen an. Wir müssen sehen, dass wir bis dahin auf die Kette gekriegt haben. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ich klapper noch gerade an der Geschichte mit Fakten, deswegen ist für mich hier erstmal mit Beitrag Ende. Ja, danke Alex, dann mache ich mal weiter. Ich war ja von Samstag, also von der 10-Jahres-Feier Mittag bis Donnerstag in Berlin. Ich hatte letzten Montag schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es das so gehen würde. Hab natürlich die ganzen Treffen mit einzelnen Journalisten und dann auch noch die ganze Pressekonferenz zur Störerhaftung mitgemacht. Ich habe einen sehr engagierten Berliner Wahlkampf gesehen, wo wir deutlich mehr Leute mobilisieren konnten, noch konnten, als in den letzten Wahlkämpfen. Das ging in Niedersachsen schon wieder ein bisschen besser, aber in Berlin war es wirklich nochmal eine Schippe obendrauf. Die Gründe für das Ergebnis sind sehr, sehr vielfältig. Letztendlich hat sich der Bundestrend bei Ergebnissen zwischen 0,5 und 2 Punkt irgendwas auch nicht wirklich nach oben entwickelt. Berlin war ja immer auch eine Hochburg für Piraten und dementsprechend ist das Ergebnis einfach beschämend und schlecht. Da möchte ich nichts schönreden. Das ist mit Sicherheit einfach auch eine Zäsur. Also wir sind nicht nur rausgeflogen, womit wir sicherlich viele gerechnet haben, sondern wir sind letztendlich nicht nur unter Sonstige, sondern wir sind hinter die Partei und hinter der Tierschutzpartei. Das heißt, wir haben komplett versagt. Ich wurde von einigen Leuten darauf angesprochen, ob ich jetzt zurücktreten würde. Ich glaube, wenn man 3 Wochen im Amt ist und dann so ein Wahlergebnis mitbekommt, dann trägt man dafür nicht die alleinige Verantwortung. Ich habe den Kurs bis zur Berlin-Wahl ja nicht mitgetragen als Bundesvorsitzender, sondern das war Stefan Körner. Aber das waren mit Sicherheit nicht nur er, sondern das waren auch die ganzen Querelen und Probleme, die wir im Vorfeld hatten. Das fing ja schon mit der Europawahl an bei einem Ergebnis von 1,4. Dazwischen waren die Ergebnisse nicht besser. Also insofern würde ich behaupten, dass die Verantwortung sich da auf ganz, ganz vielen Schultern verteilt. Mit Sicherheit auch auf den Schultern der Ausgetretenen und zu anderen Parteien übergetretenen Piraten, aber nicht nur. Wir haben einfach massive Fehler in der Außendarstellung gemacht. Wir haben keine Leute aufgebaut. Wir haben die Themen nicht besetzt. Wir sind nicht an entscheidenden Stellen mit Kampagnen nach vorne gekommen. Wir haben uns zu sehr im Klein-Klein verloren. Wir haben auf den Überwachungsskandal gesetzt, der in der Öffentlichkeit keine große Rolle spielt und auch kein Thema ist, was zieht, was Wählerstimmen zieht. Also wie gesagt, das nur mal so kurz als einige der Gründe, wo ich denke, warum wir dieses Ergebnis eingefahren haben. Ich habe am Dienstag den Markus Beckedahl getroffen in der Redaktion von Netzpolitik.org und wir haben uns eine Stunde über die Piraten unterhalten. Ich habe ihn auch im Nachhinein gefragt, ob ich das Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, in Teilen in der Sprechstunde verwenden kann. Einfach, weil ich ihn nicht vor den Kopf stoßen möchte und ich ihm auch einfach das Vertrauen geben oder zeigen möchte, dass ich da nicht irgendwie jetzt hinter seinem Rücken öffentlich irgendwas aus solchen Gesprächen leake. Aber er hat uns einige große Fehler vorgeworfen und das auch zu Recht. Das ist zum einen das unprofessionelle Verhalten mit der Presse und zwar auch seitens der Vorstände und der Fraktionen. Da möchte ich jetzt keine Namen oder Geschichten nennen, aber das war ziemlich deutlich, dass da einiges mit seinem Blatt oder seinem Blog schiefgegangen ist. Zudem war ein ganz wichtiger Satz, den ich so bisher noch von keinem aus der Szene gehört hatte. Und zwar sagte er, dass er der Meinung ist, dass es mit netzpolitischen Themen keine 5% gibt, keine 5% holst. Mir war das klar, aber ich fand es schon auch bedeutend, dass er das mal so gesagt hat. Er sagte auch, dass die Karriere, die Zeit dafür, Karriere mit netzpolitischen Themen zu machen, vorbei ist. Also in den anderen Parteien hat es da mit Sicherheit ein Fenster gegeben, aber das ist mittlerweile vorbei. Was ihn besonders aufgeregt hat, war also das Scheitern von uns, aber nicht in dem Sinne als Vorwurf gemeint, sondern was er sehr schade fand, dass dadurch, dass wir ja so abgestiegen sind, hat es sehr viele junge politische Talente auch verbrannt, also die sehr viel Energie in die Partei gesteckt haben und sich aufgerieben haben, teilweise auch mit Burnouts. Und das jetzt für ihn oder für die netzpolitische Szene eigentlich heißt, dass das fehlt. Also dass wir in der Netzpolitik einfach auch so eine Art Nachwuchsdefizit haben. Das war seine Meinung und die teile ich auch im Großen und Ganzen. Nur würde ich da jetzt nicht nur uns alleine als den Fehler also ansehen oder so, aber zumindest einen ganzen Teil. Was er uns empfohlen hat, das fand ich ganz interessant, sagte er, es gäbe einen riesengroßen Bedarf in der kommunalen Netzpolitik, weil es da einfach nicht die Expertise gibt. Auf Landes- und Bundesebene sieht das noch ein bisschen anders aus, aber da sagt er, kochen die Leute, also die MDLs und MDBs auch nur mit Wasser. Da hätten wir durchaus Potenzial. Zu den Gerüchten, er sei bei den Grünen, sagte er mir, und das könnte er eigentlich auch ruhig öffentlich machen, er ist vor 15 Jahren bei den Grünen ausgetreten und auch die digitale Gesellschaft wäre keine grünen Gesellschaft. Ja, er hat sich absichtlich nicht zu 10 Jahre Netzpolitik, 10 Jahre Piraten geäußert mit Netzpolitik.org, weil er sagte, das wäre nicht schön gewesen. Und was war noch? Ja, er ist mit Julia Reda in Kontakt, aber ansonsten mit kaum Leuten aus der Partei und er hat sich sehr gefreut, mich kennenzulernen. Ich habe beim Rausgehen dann noch Konstanze Kurz kurz kennengelernt, mit der habe ich mich für diese Woche zum Telefonat verabredet. Das war auch sehr freundlich und auf Augenhöhe. Und ich werde den Kontakt mit ihm natürlich halten und werde auch versuchen, das Verhältnis da wieder zu verbessern und Initiativen zu starten. Er hat noch ein paar andere Tipps im Umgang mit so ein paar NGOs und netzpolitischen Playern gegeben, die möchte ich aber an der Stelle nicht erwähnen. Tangiert eben auch andere Personen und das gehört hier nicht hin. So, dann habe ich noch diverse andere Leute getroffen, die mich aber im Nachhinein gebeten haben, das jetzt nicht groß öffentlich zu machen. Ich habe in dem Podcast mit Martin Hase ein bisschen was erzählt und ich glaube auch in einem Interview mit Bruno noch so ein bisschen aus dem Nächsten geplaudert. Das soll da eigentlich an der Stelle reichen. Jo. Ja. Das ist so viel von meiner Seite. Ja. Und dann hat mich heute das mit Faxe, also das fand ich als, boah, eigentlich würde ich mich am liebsten jetzt betrinken. Tja, Paki, du weißt nicht, was hier hinter dem Bildschirm alles so passiert. Aber vielleicht gar keine so schlechte Lösungsansatz. Ich möchte mich jetzt gerade, oder wir möchten jetzt hier mal was ausprobieren. Ich habe letzte Woche schon gesagt, Geoffrey und ich, wir machen die Moderation schon seit vielen Bufo-Sprechstunden. Heute versuchen wir es erstmals zusammen, weil wir ständig überall probieren sollten, wie wir Dinge besser machen könnten, um uns als Partei voranzubringen. Geoffrey, bist du da und magst du übernehmen? Ja, ich kann direkt übernehmen, wenn du möchtest, gesetzt im Fall, dass ihr mich vernünftig hört und die Hintergrundgeräusche nicht so schlimm sind. Ja, passt schon. Machen wir weiter. Wir können jetzt vielleicht so zu den Fragen kommen. Genau, aber gerne würde ich gerne vorher selber noch kurz was zu dem Thema sagen, aus dem schlichten Grund, dass ich ja selber eine Woche in Berlin verbracht habe und auch im Wahlkampf geholfen habe. Ich habe gefühlt einen gesamten Bezirk alleine beflyert und ihr könnt euch dementsprechend vorstellen, dass ich gestern Abend auch nicht unbedingt in der besten Stimmung meines Lebens war. Und ich wollte eigentlich nur noch zu dem, was Paki bereits gesagt hat und auch andere zum Thema Wahlkampf. Können die Leute im Hintergrund bitte die Fresse halten? Das kriegt man nicht mit, was du sagst. Ja, gut. Und zwar, also ich war da, war nicht schön am Sonntag, aber gut. Und was ich sagen wollte war, Ich habe im Laufe des Sonntags von Freunden in drei unterschiedlichen anderen Parteien das Feedback bekommen, dass sie nicht nur ehrlich traurig und enttäuscht darüber waren, dass es nicht geklappt hat mit dem Wiedereinzug, sondern und umgekehrt, dass sie natürlich auch besonders traurig darum waren, dass viele Stimmen dazu AfD sind, aber dass sie besonders gesagt haben, dass sie vollkommen überrascht waren und schockiert davon, wie unglaublich schlecht das Ergebnis war. Und die beste Erklärung, die ich bisher dafür gefunden habe, dass wir noch unter den letzten Umfragen lagen, ist die unglaublich hohe Wahlbeteiligung, vor allem in den Bezirken, in denen die AfD unglaublich stark war, was dazu geführt hat, dass das prozentuale Ergebnis wieder runtergeht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so sein wird, aber ich behaupte, die absoluten Zahlen sind nicht ganz so drastisch schlechter wie 2011, nur war 2011 die Wahlbeteiligung deutlich niedriger. Das ist Schwachsinn, tut mir leid. Ich habe das Wahlergebnis gesehen. 2011 hatte die Piratenpartei in Berlin knapp 130.000 Stimmen. Und jetzt hat sie knapp 30.000. Und 19.000 von den ehemaligen Piratenwählern sind zu den Nichtwählern gegangen. Das hat nichts mit der um 10% gestiegenen Wahlbeteiligung zu tun. Gar nichts. Lest doch bitte die Analysen. Wir sind doch die mit dem Netz, oder? Ich kriege Pickel, wenn ich das höre. Ja, ist gut. Aber das geht auch freundlicher so. Nee, Paki, irgendwann hört's auf. Sind wir die mit dem Netz oder nicht? Ja, trotzdem geht es freundlicher. Wir sind die mit dem Netz, aber es sind nicht immer alle auf gleicher Höhe und gleich informiert. Dann gibt die Info so weiter, dass die Leute sich informieren können. Ja, Landeswahlleiterin Berlin, da stand's als PDF im Netz. Ja, dann schick den Link da rum. Also Kinder, jetzt kommen wir mal wieder alle ein bisschen runter, auch wenn es vom Landeswahlleiter ins Netz gestellt wurde. Es muss nicht jeder gelesen haben und deswegen ist nicht jeder ein Idiot und muss als solcher betitelt werden, wenn er es nicht gewusst hat. Ich habe niemanden als Idiot betitelt. Ich habe nur gesagt, dass ich Pickel kriege und das ist mein Problem. Okay, du kannst gerne kommen und ich drücke sie dir aus. Boah, Leute. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Okay, ich würde jetzt mal vorschlagen, bleiben wir mal bei der Sache. Der Bambam war als allererstes schon ziemlich lange da, der hat sicherlich eine Frage. Ja, ich möchte ganz kurz auf die vorangegangenen Themen noch ein Momentchen eingehen. Also erstens, was den Faxe angeht, ich habe immer noch eine Gänsehaut und ich kannte den gar nicht. Das zweite ist, ich denke, diese netzpolitische Perspektive, mit der wir losgestartet sind, eröffnet uns ja eine ganz eigene Perspektive auf diese ganzen anderen politischen Themen und da kommt ja eigentlich unser Vollprogramm her. Und wenn die Netzpolitik jetzt verbrannt ist, warum gehen wir nicht damit voran? Ja, das war mal so ein Kommentar, den ich mir irgendwie nicht sparen konnte. Jetzt habe ich eine Frage und da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, es gab unter Bubernd mal eine Initiative, an der ich nicht beteiligt war. Und zwar ist die Grundidee, dass ja im Grunde dieser Mumble-Server und diese Patch-Struktur, die wir da haben, die sehen viele Leute als das eigentlich als das schärfste Schwert, was wir so haben, an. Ja, was bedeuten soll, das bringt Partizipation, Partizipation bringt wieder Mitglieder und so weiter. Ne? Jetzt war die Idee, diesen Mumble-Server mal ein wenig intensiver zu bewerben, um die Leute, damit das wieder so ist wie früher, dass hier so ein Sog entsteht. Man kommt hier rein und dann fängt man sofort an, überall mitzumachen und so weiter. Wie ihr, so seid ihr ja wahrscheinlich auch alle hier irgendwann mal gelandet. So, und die Idee war, den Mumble-Server wieder fleißiger zu bewerben. Und ich habe die Idee unter Sekor letzten Endes wieder aufgegriffen. Und zwar war das erste, was mir auffiel, dass man hier reinkommt und keinerlei Struktur hat. Man weiß gar nicht, wann welche Sitzung ist. Dann habe ich mich mit Yoshi Bear verlinkt und Pac-Man hat dann noch dieses Skript geschrieben, dann hat mir diesen Kalender und ich habe Sekor bebabbelt, dass wir den auch wirklich benutzen. Aber der eigentliche Zweck dieses, oder benutzen müssen, der eigentliche Zweck meines Anliegens damals war gewesen, dass wir diesen Kalender halt eben als Stützstruktur haben, damit die Leute, die dann durch diese Bewerbung des Mumble-Servers neu reinkommen, sich gleich zurechtfinden. Ja, und so gesehen ist das Ding eigentlich liegen geblieben. Die Idee war gewesen, dass die Bundes-IT einen DNS-Eintrag legt erstmal, zwar, dass wir den Link mumble.piratenpartei.de verbreiten können und dort findet sich einfach ein DNS-Eintrag, der auf den Server von der Piratenpartei NRW zeigt, auf den Mumble-Server. so dass der Link nicht mehr irreführend ist und man denkt, man landet dabei nur bei NRW, sondern dass das so aussieht, man landet im Bund, ja, und letzten Endes ist es ja der für den Bund genutzte Server, dass man auch diesen Link verbreiten kann und dann im nächsten Zug zum Beispiel bei einer Präsentation als letzte Folie noch. Bam, kommst du langsam zum Schluss? Ja, ich bin gerade dabei. Bei einer Präsentation zum Beispiel am Ende nochmal den Link für den Mumble-Server präsentiert oder das auf Flyer draufdruckt und halt generell diesen Mumble-Server wieder wirbt, um die Leute in diese Partizipation reinzuziehen. Und gehangen hat es an der Stelle, dass ich, dass das... Du hast jetzt noch 30 Sekunden. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Gehangen hat das an der Stelle, dass das alle toll fanden, aber die Bundes-IT oder beziehungsweise Esmeralda ist das in der E-Mail liegen geblieben, diesen DNS-Eintrag nicht gesetzt hat und ich wollte jetzt wissen, wird das weiterverfolgt und können wir das dann wieder auf die Flyer draufdrucken und diesen Mumble-Server so bewerben und die Leute hier wieder reinsaugen oder lassen wir jetzt so ein dreiviertels fertiges Ding irgendwie in der Mitte fallen? Die Frage geht an euch alle. Gibt es jemanden, der die Frage heute nach Berlin beantworten möchte? Alex, weißt du da schon was von? Hattest du mit Christos drüber gesprochen? Nein, noch nicht. Beziehungsweise, ja, mit Astrid, weil das war ja letztendlich ihr Job und geht ja jetzt letztendlich an dich über, oder? Ja, genau. Steht aber nicht wirklich auf der To-Do-Liste, sondern da stehen Sachen wie die Sicherheitskonferenz in München und standen die jetzt gerade abgelaufenen Wahlen auf dem Schirm. Vom Mumble war da gar nichts. Ich schlage vor, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt eine Mumble-Veranstaltung machen und ihr müsst es damit bewerben, dann macht das auf eure Flyer drauf. Also ich finde, sowas muss der Bundesvorstand jetzt nicht machen, wenn oder entscheiden, sondern das entscheidet ihr vor Ort mit eurer Gliederung. Der Mumble hier ist frei zu nutzen. Sollte eigentlich jeder bewerben, der so eine Veranstaltung hier anbietet. Ja, es geht ja auch nicht um einzelne Mumble-Veranstaltungen. Es okay, geht Entschuldigung, wenn ich jetzt hier mal reingrätsche als Moderator, an diesem Punkt ist jetzt Schluss mit dieser Frage. Wir sind einen Tag nach Berlin mit Verlaub, also jetzt brauchen wir keine Tool-Diskussion mehr. Genau, ich nehme das aber auf jeden Fall auf und sage dem Christus auch nochmal Bescheid. Danke. Okay. So, Paki, du hattest ja den Wunsch geäußert, dass wir uns abwechseln mit den Fragen im Pad und am Mikro, auch wenn heute am Mikro deutlich mehr Leute stehen. Lassen wir das weiterhin so oder haben die Fragen am Mikro Vorrang? Mach einfach mal die Frage, die da in Zeile 20 steht. Ich glaube, sonst gibt's da keine Fragen, dann haben wir die durch. Okay, da haben wir in Zeile 20 im Pad, steht auch hier oben in der Zeile vom dicken Engel. Zweigeteilte Frage. Erstens, ich würde gerne wissen, ob der Bufo die Auffassung von Bruno Kramm teilt, dass die Medien schuld sind am Scheitern der Piraten in Berlin. Da fehlt mir offen gestanden der Beleg, dass Bruno das so gesagt hat. Zweitens, außerdem würde ich gerne wissen, was der Bufo von solchen Äußerungen hält. Das heißt, ob sie sinnvoll sind für die Außenwirkung. Da verweise ich auch auf eins. Also Paki, solltest du nicht wissen, dass Bruno das gesagt hat, würde ich diese Frage gleich mal vergessen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Bruno das so sieht. Ich glaube, er hat auf Twitter da so einiges rausgehauen. Und ich möchte ihn nicht zitieren. Er hat heute eine Pressemitteilung an mich herangetragen, die in die Richtung ging und mich gebeten, die mit in eine Bundespressemitteilung aufzunehmen. Das war ein relativ langes Statement, was auch auf Delius und Dauer einging. Und auf die Kampagne, die jetzt vor der Berlin-Wahl da letztendlich auch ein bisschen gefahren wurde, ne, mit den Übertritten und so weiter. Wie Bruno das jetzt im Einzelnen sieht, möchte ich gar nicht kommentieren. Ich bin allerdings der Meinung, dass uns das nicht so sehr geschadet hat wie andere Dinge. Und ich möchte auf Bundesebene keine Pressemitteilung mit einem Ex-Piraten-Bashing rausschicken. Und möchte auch nicht, dass die Verantwortung dafür übernehmen, sondern dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir dieses Ergebnis eingefahren sind, weil nur so können wir was verbessern. Wenn wir mal mit Fingern auf andere zeigen, werden wir uns nicht verbessern, sondern dann sind wir nur abschreckend für Leute, die sagen, ja, wie geht ihr mit ehemaligen Mitgliedern um? Egal, was die sagen und wie die sich zu uns äußern, ich schaue lieber auf uns. Und ich schaue lieber auf unsere Fehler und die Sachen, wo man noch was verbessern kann. Und wie man sieht, man kann ganz viel verbessern. Wir haben genug Baustellen. Wir haben viele Aufgaben auch vor der Brust. Und Ja, das macht es nicht leichter. Ich sag mal, auch was die Medien angeht, die haben ja im Zuge der 10-Jahres-Feier bei uns berichtet und so eine Art Rückblick gemacht und dass man dann eben auf die bekanntesten Gesichter schaut und mal mit denen in Kontakt tritt und die fragt, ja, was denken sie denn eigentlich heute so über die Piraten und was haben sie eigentlich so gemacht? Halte ich jetzt aus Sicht von Journalisten auch für völlig normal. Was ich gar nicht leiden kann, sind so Sachen auf Twitter, gerade auch von Amtsträgern oder mit noch Mandatsträgern, die dann sich einreihen und da recht unwirsch und unsachlich auf irgendwelche Journalisten draufkloppen. Das geht einfach nicht, Leute. Das geht gar nicht. Journalisten müssen neutral und auch kritisch berichten und die werden auch nicht besser über uns berichten, wenn wir denen irgendwie mit ausgestreckten Beinen in die Fresse springen. Im Gegenteil, dann werden die sich noch mehr von uns abwenden und demnächst gar nicht mehr über uns berichten. Also das schadet uns und das erschwert mir auch die Arbeit, weil ich bin mit vielen Journalisten in Kontakt und wenn ich mir dann in der ersten Viertelstunde erstmal anhören muss, was denen alles um die Ohren geschmissen wurde, dann schäme ich mich und muss mich erstmal erklären. Insofern bitte lass es einfach, lass die Journalisten ihre Arbeit machen und lass uns unsere Arbeit machen. Gut, danke. Danke für die klare Frage. Mir ging es auch jetzt gar nicht darum, in irgendeine Richtung eine Antwort zu herauszufordern oder auch nicht, sondern nur Fragen, die einen gewissen Suggestivcharakter haben könnten. Wäre sehr schön, wenn der Fragesteller vielleicht eine Quelle angibt oder ähnliches, damit wir einfach offen kommunizieren. Das ist die zweite Seite auch des anständigen Umgangs miteinander. Wie die andere Seite des nicht anständigen Umgangs ist, haben wir gerade schon erlebt. So, dann machen wir weiter. Ich weiß jetzt nicht, wer als erster da war. Bastian ist schon ziemlich lange da. Dann kommt Michael, Bernd, Michael Ebner, Sammy, Amitar und Planet Fox. Bitteschön. Dankeschön. Also ich will mal da anschließen, bevor diese seltsame Tool-Diskussion angefangen hat, nämlich bei der Berlin-Wahl. Ich versuche es auch irgendwie so eine Frage zu kleiden. Wieso versuchen wir völlig plan- und ergebnislos keine Analyse von Wahlen, weder von der Europawahl noch von anderen Wahlen, wieso ist, hat das nie funktioniert? Warum nehmen wir uns nicht mal die Zeit und machen uns die Mühe, Wahlen zu analysieren, eigene Fehler festzustellen, insbesondere nicht die Fehler wieder bei den anderen abzuladen, nämlich andere Parteien machen auch Fehler. Ich erinnere mich sehr genau an die Häme, die die FDP von uns eilt hat, als die im Abgeordnetenhaus ihre Büros räumen mussten, weil sie auch Fehler gemacht haben. Die haben sie auch erstmal analysieren müssen und sind auch wieder zurückgekommen. Nicht unbedingt durch eigene Leistung, aber vielleicht durch eine bessere Strategie. Wann machen wir das? Wann analysieren wir Wahlen? Und wann ziehen wir die geeigneten Schlüsse draus? Und es geht für mich nicht darum, dem Wähler hinterherzulaufen, uns chamäleonartig an die Wählermeinung anzupassen. Wir haben eine eigene, ein eigenes Standing, aber wir müssen gucken, warum dieses eigene Standing nicht so rüberkommt, dass es ein Wähler auch oder eine gewisse Anzahl an Wählern auch gutiert im Wahlergebnis. Wieso werden wir so abgestraft? Und das war, glaube ich, ganz richtig, dieser Einwand. 1,x% bei der Europawahl. Keiner hat darüber nachgedacht, aus meiner Sicht. Wieso passiert das nicht? Und das ist die Frage an den Bundesvorstand. Also, ich gehe da mal direkt auf ein, Bastian. Ich habe ja eben schon angefangen mit einer Analyse. Ich habe heute gearbeitet, ich habe noch nicht geschafft, alle Berichte und Analysen zu lesen und mir auch genau jetzt die Wählerwanderung anzugucken. Gestern saß ich beim Balkengucken in der LGS hier in Düsseldorf und wir haben letztlich auch erstmal unsere Wunden geleckt und das verarbeiten müssen. Einen Tag nach der Wahl jetzt zu fordern, hier, wir müssen heute sofort zack, zack, zack irgendwie alles analysieren, damit wir morgen irgendwie das perfekte Konzept haben. Dass wir das analysieren müssen, ist ganz, ganz klar. Wie wir das analysieren, ob wir das in einem kleinen Kreis mit einer Kommission oder mit einer öffentlichen Veranstaltung machen, da bin ich für Anregungen offen. Dass wir auf jeden Fall diese Ergebnisse besser analysieren müssen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Also ich kann mich zum Beispiel an diese Wir müssen reden erinnern in Kerpen nach der Bundestagswahl, die zumindest einige große Probleme von uns auf den Tisch gepackt hat, wo aber da nichts passiert ist. was viel, viel wichtiger ist, ist an der ganzen Geschichte, dass diese Analyse dann auch festgehalten wird und es Leute gibt, die das dann auch umsetzen, wenn wir sagen, hier ist ein Problem ausgemacht. Und dass wir dann auch in einem Strang ziehen, weil wir sagen, hey, Problem erkannt, Lösung liegt vor uns, Ideen haben wir auch genug, jetzt gehen wir bitte an die Umsetzung und lassen das nicht irgendwie bis zur nächsten Wahl liegen. Das ist nämlich der viel wichtigere Punkt. Aber grundsätzlich, klar, nehme ich auf, nee, das stimmt nicht. Wir haben nicht Analysen seit 2013. Es gab einige Analysen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Es gab Blogartikel, es gab diverse BPTs und LPTs, wo auch Analysen gefahren wurden an den Landesverbänden. Ich weiß zum Beispiel von der letzten Wahl in Rheinland-Pfalz, die Rheinland-Pfälzer haben eine Veranstaltung danach gemacht, wo sie das analysiert haben. Was fehlt, da bin ich bei dir und das zeigt mir eigentlich deine Äußerung dazu, ist, wir haben keinen Ort, wo diese Analysen mal gesammelt werden. Und es gibt keinen in der Partei, der den Job übernommen hat, zu sagen, ich kümmere mich darum. Das stimmt. Das wäre zum Beispiel mal ein erster Schritt, wo wir sagen könnten, hier, das ist unser Wahlanalyse-Experte. Ja. Dankeschön, Paki. In dem Zusammenhang schadet es vielleicht nicht immer, sich das Protokoll der letzten Sitzung doch zu lesen, um zu schauen, was davon umgesetzt wurde. Was noch offen ist, es nervt auf Dauer ziemlich, wenn was liegen bleibt. Also so ganz allgemein gesprochen. Als nächstes ist der Michael Bernd dran. Bitteschön. Ja, danke. Meine Frage kommt zum Schluss. Ich schließe ein bisschen bei Bastian an, aber vorneweg nochmal. Ich habe den Faxer auch kurz kennengelernt. Bin sehr betroffen, wie ich glaube, wir alle hier. Und muss sagen, also nicht nur das Berliner Ergebnis, glaube ich, ist eine Zäsur, sondern auch so ein Vorfall. Und da müssen wir als Partei natürlich auch grundsätzlich nachdenken. Ich hoffe, ihr gebt mir 1,5 Minuten. Viele werden mich ja nicht kennen. Ich bin seit 2011 bei der Partei, habe 5 Jahre hauptsächlich inhaltlich intensiv gearbeitet, habe 4 bis 5 Wahlkämpfe mitgemacht, war Landtagskandidat und auch Bundestagskandidat. Und seit 2 Jahren versuche ich Vernetzungsarbeit mit NGOs zu leisten. So, und von der Ausbildung bin ich Physiker, Naturwissenschaftler. Stellst du deine Frage? Ja, ich komme ja zu dem Punkt. Du hast 1,5 Minuten und jetzt noch 70 Sekunden. Ja, danke. Naturwissenschaftler haben da schon einen nüchternen Blick. So, und es stellt sich jetzt die Frage, warum soll ich eigentlich weitermachen, warum sollen wir weitermachen? Und wenn Parteienforscher Niedermeyer heute gesagt hat, die Piraten verschwinden im Nirvana, dann kann ich nur sagen, gute Ideen werden bestimmt nicht im Nirvana verschwinden. So, ich glaube schlichtweg, 2011 war die Piratenpartei das Sammelbecken für Protest, jetzt ist es die AfD. 2% ist halt Kernwählerschaft und das Ergebnis hat mich auch nicht wirklich überrascht. So, der Kern, worauf ich hinaus möchte, ist folgender. Wenn ich mir das Grundsatzprogramm angucke, dann steht in unserem Grundsatzprogramm das, wofür NGOs kämpfen. Ob das Digitalcourage ist, CCC, mehr Demokratie, Abgeordnetenwunsch, Attac und so weiter. Das steht bei uns im Grundsatzprogramm. Das ist unser Kernprogramm. Wenn andere NGOs dafür kämpfen, dann liegt es natürlich nahe, dass wir uns mit denen vernetzen und das klappt zunehmend gut. Und dann ist die logische Schlussfolgerung eigentlich die, dass die Piratenpartei die politische Stimme der NGOs ist. So, und wenn das so ist, dann liegt es natürlich nahe, genau das im Bundestagswahlkampf auch zu thematisieren. Und das ist eine ganz einfache Botschaft. Piraten sind die Stimme der Nichtregierungsorganisationen. Ein Satz, der thematisch alles abdeckt. Und das ist die Frage an den MUFO. Seid ihr bereit, darüber einmal nachzudenken, ob das nicht unser Kern, unsere Kernaussage fürs nächste Jahr sein sollte? Wie man das umsetzt, das wird extrem schwierig, weil natürlich NGOs nicht vereinnahmt werden dürfen. Dankeschön, Michael. Eine stringente Herleitung. Möchtet ihr was dazu sagen? Ja, ich kann was dazu sagen. Ich bin sowieso immer wieder mit NGOs in Kontakt und ich weiß das von Christos auch. Ich weiß auch, dass ihr als Themenbeauftragten da sehr viel Wert drauf legt und ich weiß auch aus Kontakten mit NGOs, dass die uns als eine sehr bürgernahe Partei sehen, weil wir uns eben da um die Interessen der Leute kümmern, die lobbymäßig eben nur sich über solche NGOs organisieren können. Ich sehe allerdings nicht nur das eine Problem, nämlich, dass die sich nicht vereinnahmen lassen wollen. Ich sehe auch noch ein anderes Problem. Die machen ja selber Arbeit in vielen Parteien und mit vielen Parteien zusammen. Und sie sehen sich auch nicht so, dass sie sich um die Parteien kreisen, sondern sie suchen sich die Parteikontakte selber. Und wenn wir behaupten, wir wären die Partei der NGOs, dann schütteln die den Kopf und lachen uns aus, weil sie sagen, ihr habt doch überhaupt nicht den Einfluss. Was sollen wir denn mit den Piraten? Da gehe ich doch lieber zu den Grünen oder zu den Linken oder zu der FDP oder zu anderen Parteien, die schon im Bundestag sitzen. Also von daher halte ich dein Konzept nicht für ganz schlüssig. Ich bin in Kontakt mit NGOs wie zum Beispiel Mehr Demokratie, wie Compact, Greenpeace, BUND, was es so gibt. Aber in allen Gesprächen mit denen fällt mir immer wieder auf, dass die zwar Interesse daran haben, mit uns zu reden, und die finden auch toll, dass wir sehr fortschrittliche Ideen haben, dass wir sehr radikal sind, und die vertreten auch viel von uns. Aber die müssen natürlich gucken, wenn sie Lobbyarbeit betreiben, und das ist nichts anderes machen sie, dass sie eben auch in Kontakt sind und ganz besonders eng mit in Kontakt sind mit Parteien, die eben auch wirklich die Entscheidung treffen. Verstehst du? Und von daher halte ich das jetzt nicht maßgeblich als Strategie. Ich glaube, dass wir sehr viel eher uns auf Themen konzentrieren müssen, die im aktuellen Gespräch sind, wo wir sehen, da sind die anderen Parteien zu langsam oder zu schlecht aufgestellt. Da müssen wir reingrätschen und dann kriegen wir auch wieder die Aufmerksamkeit, die wir brauchen. Dankeschön, Paki, für diese ebenso stringente Antwort. Michael Ebner, bitte. Ja, hinterher ist man immer klüger. Wenn man das heute nochmal entscheiden müsste, würde man sich in Berlin wahrscheinlich eher auf die BVV-Wahlen statt auf die AGH-Wahl konzentrieren. Wenn man dort eine Schwerpunktsetzung gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich so, sagen wir mal, 2-3 Bezirke mehr holen können in Friedrichshain-Kreuzberg. Eine Fraktion, wie gesagt, hinterher ist man immer klüger. Jetzt wollen wir mal versuchen, vorher klüger zu sein. Jens Helkenbusch hat, ich glaube gestern, vielleicht war es auch heute, getwittert den Vorschlag, man möge die Bundestagswahl quasi verloren geben und sich auf die Europawahl konzentrieren, auf dass wir dort ein deutlich besseres Ergebnis holen, als wenn wir jetzt auch bei der Bundestagswahl erstmal failen. Ist das ein erfolgsversprechender, ein gangbarer Weg? Wenn ich darauf antworten darf, ich denke nein. Wir hatten das Thema auch bei der Teamvolk-GF-Sitzung und dann wurde einige Leute herangetragen. Ich habe das Problem, ich wollte euch Piraten wählen, ihr standet nicht auf der Liste. Das heißt, wenn es möglich ist, irgendwie antreten. Wenn es nur ist, um zu zeigen, wir sind da, um sichtbar zu sein. Wenn wir die Bundestagswahl verloren geben und dort nicht antreten, mit welcher Chance auch immer, würde ich das für das falsche Signal halten. Das ist aber meine persönliche Meinung, das werden wir natürlich noch besprechen müssen. Aber ich persönlich denke, nein, wir sollten die Bundestagswahl nicht per se verloren geben. Wir müssen zumindest antreten und versuchen, mindestens Kandidaten aufzustellen. Ja, sehe ich ähnlich wie alles. Also es gab einzelne Vorschläge von Leuten, auch zum Beispiel einer, der so ging, dass wir sagen, wir stellen nur Listen auf mit einer Person und wenn wir dann in den Bundestag reinkommen, verkleinern wir den Bundestag und solche Scherze. Ja, genau das, was Bernd halt gerade schreibt, um die Partei der Nichtwähler darzustellen. Ist ein sehr gewagtes Experiment. Wir beißen uns in den Arsch, wenn wir dann auf einmal reinkommen und dann nur einen im Bundestag sitzen haben. Also das macht eigentlich keinen Sinn. Außerdem machen wir damit eher den Eindruck von einer Spaßpartei als einer wirklich ernsthaften politischen Partei. Zumal jeder Schatzmeister auf Kreis-, Landes- und Bundesebene würde mir wahrscheinlich auch ins Gesicht springen, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen das nicht. Weil jedes Prozent zählt. Und diese Prozente, das wisst ihr selber, die fließen in die Parteienfinanzierung. Wenn wir jetzt sagen, wir treten nicht zur Bundestagswahl an, dann werden wir als nächstes sofort die Frage gestellt bekommen, was denn mit den Landtagswahlen in Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW ist. Wenn wir da auch nicht antreten, dann fehlen uns womöglich die einzelnen Prozentzahlen in der Parteienfinanzierung. Und das ist ein sehr großes Risiko, gerade wenn man mit bezahlten Kräften arbeitet, mit Geschäftsräumen. Das kann ich als Bundesvorstand nicht einfach alleine entscheiden. Also dann stellt es bitte auf den Bundesparteitag als Antrag und dann diskutieren wir das da. Aber ich werde das nicht mit meinem Team entscheiden wollen. Das können wir so offen gerne diskutieren. Und ich weiß, dass Jens da auch mit Sicherheit nicht ganz Unrecht hat, dass die einzige Wahl, die wirklich, wo wir wirklich eine große realistische Chance wieder bekommen, ist wahrscheinlich die Europawahl. Aber ich möchte die Prozentpunkte da nicht missen in der Parteienfinanzierung. Das ist auch, ja, da stehe ich auch zu. Also klar, können wir gerne auf dem Bundesparteitag diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Darf ich eine Entgegnung noch bringen? Ja, ja, mach. Schau dir mal. Mach. Entschuldigung, aber sorry, Kai, dafür bin ich zuständig. Ich moderiere mich selbst. Ja, lass dir mal von deinem Schatzmeister erklären, was das ist mit absoluter Obergrenze und wieso die Prozente eher untergeordnete Bedeutung für die Parteienfinanzierung haben. Willst du es nicht einfach direkt kurz erklären? Ich meine, wir haben irgendwie 80 Leute am Zuhören. Das ist mit Sicherheit was für innerparteiliche Bildung, wenn du es schon weißt. Also, dann ich versuche es einigermaßen verständlich darzustellen. Also Parteienfinanzierung hängt einerseits ab an den Wahlergebnissen und den eingeworbenen Spenden, aber das ist auch noch einmal nach oben gedeckelt in zweierlei Hinsicht. Erstens die relative Obergrenze, das heißt, dass da auch also die Gesamtsumme insgesamt für alle Parteien zusammen ist irgendwo gedeckelt und dann hat man auch nochmal die Obergrenze, dass eine Partei nicht mehr staatliche Parteienfinanzierung bekommen darf, als sie Eigeneinnahmen hat. Und das ist seit jeher unser Problem gewesen, dass immer mehr als 50% eben des Betrags, der uns theoretisch dazu steht, flöten geht, weil wir nicht die entsprechenden Eigeneinnahmen haben. Von daher ist jetzt auch, dass wir in Berlin so eingebrochen hat, macht finanziell gesehen für die Gesamtpartei wahrscheinlich keinen einzigen Cent Unterschied, weil eben die Beschränkung immer ist unsere Eigeneinnahmen. Was war jetzt deine Frage? Nee, das war nur die Antwort auf meine Frage, dass er das kurz erklärt. Okay. Gut. Damit wären wir. Michael, bist du. Ja, okay. Michael wäre dann soweit durch. Dann hätten wir als nächsten Sami 2, bitteschön. Ja, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Wir sind hier gerade beim Entwickeln von Strategien, von anderen Geschichten. Ich würde vielleicht doch großen Wert darauf legen, aufzuarbeiten. Und zwar hatten wir jetzt eine Wahl in Niedersachsen und wir hatten eine in Berlin. Von der Niedersachsen-Wahl weiß ich nur aus Erzählungen, von der Berlin-Wahl weiß ich aus eigener Erfahrung. Und da haben wir Erfahrungen gemacht, die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Und ob man das jetzt in einem PET sammelt mit den Beteiligten, also auch Berliner fragt und Niedersachsen fragt, was haben wir richtig gemacht, unserer Meinung nach, wo haben wir Fehler gemacht? Und nicht, die Presse hat uns nicht erwähnt und dies und das und jenes war, sondern wo sind die eklatanten Fehler? Und da fallen mir, was Berlin betrifft, auf Anhieb welche ein, die so eklatant sind, dass es schon geradezu aberwitzig ist. Und solche Dinge zu sammeln, dass man wirklich mal einen Überblick hat, wo muss dringend wirklich was geändert werden und wo können wir so weitermachen oder beziehungsweise so besonders Wert darauf legen, so etwas zu tun. Das halte ich für sehr sinnvoll und sehr wichtig. Und ob das jetzt ein PET ist oder wie man das am besten so sammelt, ist mir nicht ganz klar, aber das sollten wir überlegen. Vielen Dank. War das eine Frage? War das ein Statement oder war da auch eine Frage dahinter? Das war ein eindeutiges Statement mit einer angehängten Frage. Macht man das in einem PET oder wie macht man das? Also ich würde, um da mal direkt drauf einzugehen, das vor allem erstmal den Berlinern diesen schwarzen Peter zuschieben, weil die ja letztlich mit der Niederlage jetzt auch leben müssen und letztendlich auch den federführend den Wahlkampf gemacht haben. Wir haben, glaube ich, alle irgendwo auf die eine oder andere Weise zugearbeitet, wo es ging. Allerdings weniger strategisch als vielmehr mit Ressourcen, also sei es Geld oder dass man hingefahren ist. Von daher halte ich das schon für maßgeblich, dass die Berliner da das Format selber auswählen, wie sie das Wahlergebnis analysieren. Ich werde mit Bruno mal reden. Entschuldigung. Bin ich laut? Kannst du dich muten, Sammy? Okay. Ich habe es gerade gemacht und dann hakt die Taste. Sorry. Okay. Oh, Sammy, bitte. Ich habe Sammy jetzt den Finger auf den Mund gelegt. Gut. Also, ich werde irgendwie gucken, dass ich den Bruno mal kriege in den nächsten Tagen. Ich denke, dass die auch erstmal ein bisschen Auszeit brauchen, jetzt auch mit dem Ergebnis, aber auch mit dem Tod von Faxe. Also erwarte jetzt nicht, dass wir da morgen direkt einen Termin haben, aber ich denke mal, dass wir das schon noch diese Woche hinbekommen, dass die Berliner so angeben auf irgendwelchen Kanälen, wo es eine Veranstaltung oder ein Gespräch gibt und wo die Ergebnisse und die Möglichkeiten des Andockens werden, gegeben sein werden. Oh Gott, was für ein Satz ungeheuer. Ist das so okay für dich, Smi? Also ich glaube, das ist auch das Gleiche, was Bastian eben meinte. Nee, nicht wirklich, weil ich denke, wir sollten, das machen wir ja immer. In NRW wird was gemacht, in Bayern wird was gemacht, in da. Es läuft nirgendwo zusammen, das ist das Problem. Es muss irgendwo ob das Tool jetzt ist oder wie auch immer, etwas gefunden werden, wo diese Informationen auch wirklich zusammenlaufen, für alle einsehbar sind, wo man auch was dazu schreiben kann, wo hinterher auch klar ist, dass geht in Richtung dieses Ergebnisses und das geht in jene. Das sollten wir haben. Ja, dennoch halte ich das für wichtig, das irgendwo auch ein bisschen zu trennen und zu kanalisieren und auch nicht. Also einmal muss es eine Analyse der Berliner geben von dem, was sie im Wahlkampf falsch gemacht haben. Und dann kann man sagen, okay, das war mit Sicherheit ein Teil, den man auch so belegen kann anhand der einzelnen Wahlergebnisse vor Ort, also lokal. Und dann gibt es mit Sicherheit dann auch noch die Möglichkeit, auf Bundesebene zu gucken, was ist da schiefgelaufen. Aber ich sag dir jetzt schon, das wird jetzt keine Überraschung geben. Also ich glaube, dass ein Großteil der Probleme seit Jahren bekannt ist und dass wir da auch uns letztendlich nicht verdrücken können, wenn wir nicht so weitermachen wollen. Wenn ich da kurz einhaken darf, Sammy. Genau das ist der Weg, den ich auch schon einschlagen wollte, den wir auch eingeschlagen sind in der letzten Team-Folge-F-Sitzung. Und da sehe ich auch als Aufgabe der politischen Geschäftsführer nicht nur die Vernetzung nach innen, sondern auch eben Strategien zu entwickeln. Es geht darum, eben aus den gewonnenen Erkenntnissen auch mal wirklich Handlungsstrategien und Ideen rauszugreifen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was müssen wir ausbauen, was können wir wirklich abhaken. Ich kann mal ein Beispiel nennen, was sich eben im niedersächsischen Wahlkampf gezeigt hat, war, dass eben dieses Themen statt Köpfe alleine nicht funktioniert, die Menschen wählen Köpfe. Das ist nur mal ein Beispiel rausgenommen, aber ich sehe da auch die Aufgabe der politischen Geschäftsführer, der Landesverbände und der bundespolitischen Geschäftsführer, hier auch Strategien daraus zu erarbeiten. Wichtig wäre dann aber auch, was Paki schon angemahnt hat, dass dann diese Ideen auch wirklich dann mal angenommen und umgesetzt werden. Es bringt natürlich nichts, wenn wir auf Bundesebene Sachen erarbeiten, aber dann jeder Landesverband weiter vor sich hinwurscht und das schlicht ignoriert. Das ist eine Geschichte, wo wir noch dran arbeiten müssen. Aber gesammelt wird das unter anderem, ich sammle es für mich momentan, also wir führen zwar das Pad, aber ich sammle auch für mich nebenbei eben in einem Word die ganzen Sachen, die dort benannt wurden. Und dran. Wer kann ich dazu momentan so nicht sagen? Okay, ich glaube, dann haben wir den Punkt ausreichend ausdiskutiert. Oder Sammy, siehst du das anders? Ich sehe es anders, aber ich will jetzt auch nicht mehr diskutieren. Danke. Okay, dann können wir bei Gelegenheit eine Tool-Diskussion führen, wie wir am besten die Dinge konsequent umsetzen. Ich habe da vorhin ja schon mal eine Anregung gegeben. So, jetzt haben wir hier noch etliche Menschen hier am Mikro in folgender Reihenfolge. Ameta, dann käme Bastian, Enervigo, Bambam und Gernot. Ja, schönen guten Abend. Ich möchte daran anknüpfen, was eben vorhin mal gesagt wurde. Allerdings glaube ich, dass wenn wir nur eine Analyse des Wahlkampfes betreiben oder des Wahlkampfes, ist es etwas zu kurz gegriffen. Wir sollten mal die Selbstreflexion etwas tiefer gehen lassen. Und zwar ist es ja folgendermaßen in Berlin gewesen, dass in der ARD zum Beispiel wurde am Wahlabend die Arbeit der jeweiligen Fraktionen bewertet. Und dort sind die Piraten auf circa auf minus 1,4 Punkte gekommen. Und da frage ich mich natürlich, was ist der Grund? Waren es die falschen Themen? Oder haben unsere Themen die Menschen nicht einfach berührt oder nicht interessiert? Haben wir vielleicht Politik einfach nur zum Selbstzweck betrieben? Also ich denke mal, dass wir diese Fraktionsarbeiten im Einzelnen viel, viel mehr bewerten und als für die Wahlkämpfe. Und da könnte man vielleicht auch mal so eine komplette Sprechstunde im Mumble mal machen, wo die Fraktionsmitglieder sich da mal reinsetzen und dann, so wie wir alle eben dazukommen, und mal überlegen, welche Themen haben die Menschen berührt und welche Themen berühren die Menschen überhaupt nicht. Danke. Dankeschön. Das war offensichtlich ein Statement. Dann machen wir weiter mit, ich glaube, Bastian hatte ich gesagt, gell? Gell, hast du gesagt. Na, also, dann mach mal. Ich versuche auch nicht, meinen Zornrad loszuwerden. Meine Frage, die ich vorhin gestellt habe, hinsichtlich der Analyse, war nicht, Amateurpirat, sage ich mal ganz bewusst, hier seine Analyse verbreitet, in ein Pad schreibt und sagt, das ist es. Ich hätte gerne Expertise. Ich hätte gerne Leute, die sich damit auskennen, Wahlergebnisse zu analysieren und nicht eine Privatanalyse. Und schon gar nicht, glaube ich, nur weil jemand gewählt worden ist, dass er sofort perfekt im Analysieren von politischen Ereignissen ist. Natürlich haben viele Menschen ihre Erfahrungen in der Politik, sonst wären sie hier nicht in verantwortlicher Position tätig. Aber ich hätte gerne mal Analysen, die tatsächlich einer Nachprüfbarkeit unterliegen und nicht aus dem eigenen Haus stammen und nicht mit, ja, da ist irgendwas oder eine Tool-Diskussion. Ich hätte gern schonungslose Analysen, wie sie zum Beispiel eine Otto-Seidel-Stiftung macht oder andere Stiftungen. Und da meine ich jetzt nicht, dass wir eine gründen müssen, sondern ich hätte gerne mal externen Rat eingeholt und externe Analyse. Ich glaube, das würde uns deutlich weiterbringen. Dankeschön. Dankeschön. Das war ebenfalls ein Statement. Deswegen machen wir gleich weiter mit Enervigo. Bitteschön. Schönen guten Abend. Ich hätte gerne die Frage gestellt, warum sind die AG-Wahlen oder SG-Wahlengruppe, die es eigentlich im Bund meiner Ansicht nach geben müsste, warum hat diese Gruppe oder haben diese Gruppen keinerlei Unterstützung bisher bei den Bundesvorständen gefunden? Das ist für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt. Wir kämpfen von einem Wahlkampf zu dem nächsten. Hier wird jetzt wieder gefragt, sollen wir es ein Word sammeln, sollen wir es ein Pad sammeln, sollen wir es wo? Nein, für sowas muss es eine Gruppe geben, für sowas muss es eine Gemeinschaft geben, die solche Sachen aufarbeitet. Das, was Bastian gefordert hat, wurde schon lange gefordert. Da haben wir einfach kein Geld in dieser Masse für, um das gut zu machen. Es ist nachgefragt worden schon, Bastian, das weißt du ganz genau, wie teuer sowas werden würde. Und es war einfach zurzeit noch für uns zu teuer. Aber ja, man kann sowas auch, ich sage einfach mal, als Laie hinbekommen, wenn ganz viele Laien zusammenarbeiten oder mehrere Laien zusammenarbeiten. Das ist dann die Frage an den BUFO, wann endlich probieren wir das zu kanalisieren. Da meine ich erstmal noch gar nicht die einzelnen Analysen für, die kommen alleine, sondern wann schaffen wir die Grundlage dafür, dass wir diese, ich will sie gar nicht Analysen nennen, dass wir diese Gedanken, die viele Leute zu den Wahlen sich gemacht haben, dass wir die in einer Plattform und in einer AG oder SG, egal wie wir das Ding nennen, wirklich mal ausarbeiten, weil dann ist auch mit Ergebnissen zu rechnen. Ja. Ich habe mal die Wiki-Seite von der SG-Wahlen reinkopiert. Da sieht man ungefähr, wie der Stand ist. Ich glaube, die letzte Mumble-Sitzung gab es irgendwie im Februar 2015. Du bist selber Mitglied in der SG-Wahlen gewesen, Jürgen. Wie ist denn dein Empfinden, warum das eingeschlafen ist? Weil ich habe das nicht so beobachten können. Ich war in NRW und wir haben da eine SG Events, die sich um Veranstaltungen kümmert, aber keine SG Wahlen. Ich kann sagen, dass diese Gruppe SG Wahlen, wir waren, haben uns zweimal für ein Wochenende, längeres Wochenende getroffen, dass das eine der besten Arbeitssitzungen waren, jeweils, die ich bei den Piraten mitgemacht habe. Leider wurde das damals von einer Person aus dem BUFO geleitet, die wohl irgendwo keine Rückendeckung im BUFO hatte oder sogar dann abgesägt wurde, was für mich aber völlig uninteressant war, sondern es war gute Arbeit. dann ist es einfach so, dass jeder Landesverband seine Wahlen für sich gemacht hat, seinen Wahlkampf für sich gemacht hat. Ich habe probiert bei den letzten Wahlen, weil wir da drei Landesverbände waren, im März Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, unter einen Hut zu bekommen, habe mehrfach damals beim BUFO angefragt und um Hilfe gebeten, dass das da auch ein bisschen von oben kanalisiert wurde. Ja, Christos ist ein, zwei, dreimal gekommen, aber um das gemeinsam durchzuführen, hat es einfach auch nicht gereicht. Und im Endeffekt hat doch fast jeder wieder seinen eigenen Wahlkampf geführt. Ja, wir haben mit Baden-Württemberg ein paar Sachen wie den Spot, wie unsere Plakate, so haben wir gemeinsam gemacht. Aber wir hätten das zum Beispiel damals schon gerne gehabt für die nächste Bundestagswahl. Dass Piraten einfach in der Wahrnehmung bekannt geworden wären, dass wir uns zum Beispiel auf ein gemeinsames, habe ich mit dir auch gesprochen, Paki, damals schon, wo du noch gar keine Ideen hattest, 1V zu werden, dass wir schon da gesagt haben, wir müssen die Wahrnehmung als Partei wieder möglichst früh beginnen. Und ich muss sagen, die Unterstützung vom BUFO war gleich null. Wirklich so, das will ich keinem einzelnen BUFO-Mitglied anhängen, sondern der BUFO konnte, glaube ich, auch nicht, weil jeder Landesverband eigentlich meinte, er macht für sich den richtigen Wahlkampf. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wo wir mal drüber nachdenken müssen. Ich glaube, Berlin hat gezeigt, es gibt nicht mehr diesen, ich sage einfach mal, dieses Budget, was wir gedacht haben, was Berlin hatte, das gibt es nicht mehr, sondern wir können nur gemeinsam als Partei wieder auferstehen oder auch gemeinsam untergehen. Es wird kein Landesverband eine Ei legen und sagen, wir schaffen es wieder alleine. Ja, bin ich völlig bei dir. Christos also, ist nicht da. Ich denke, das wäre schon auch mit wichtig, dass Christos das mit anstößt. Alex, würdest du das an den Christos mal so weitergeben? Ich denke, das fällt schon in seinen Aufgabenbereich. Ich habe auch gerade noch mal die Übergabe von ASWIC aufgemacht, wo es auch drinsteht, Projektgruppe, Wahlkampfanalyse etc. Gebe ich an Christos weiter, ist ein ganz klares Muss. Und es ging mir auch vorhin nicht darum, dass wir jetzt als Laien das analysieren und dann irgendwie Strategien, sondern wie gerade schon angesagt, klar, auch wir analysieren auch oder wir haben auch unsere Erfahrung, aber natürlich auch durch professionelles Know-how das Ganze unterstützt. Das ist völlig klar. Okay, wunderbar. Damit ihr jetzt nicht denkt, dass heute ganz ausnahmsweise das Ganze mit Open End läuft, wegen dem gemeinsamen Erinnern von Faxe, haben wir vorhin gesagt, wir verlängern heute die Bundesvorstandssprechstunde bis 22.30 Uhr, also eine halbe Stunde länger, haben also noch ein bisschen Zeit und machen jetzt weiter mit Bam Bam, mit der Bitte um, wenn es geht, eine halbwegs kurze Frage oder ein Statement. Also ich habe erst ein kurzes Statement und dann eine kurze Frage. Das kurze Statement ist, also eine Tool-Diskussion ist übrigens, verwenden wir Mumble oder Teamspeak? Und Leute zur Partizipation aufzurufen, ist keine Tool-Diskussion. Ich möchte euch auch bitten, euch mal vielleicht so ein bisschen, wenn Leute versuchen, Liegengebliebenes aufzuarbeiten und wir gerade eine Diskussion hatten, wie man mit Menschen innerhalb der Partei umgeht, gerade in diesem Faxe-Ding, da euch da, das, damit meine ich dich, Bim und Bastian BW, dass ihr euch da auch mal ein bisschen an die eigene Nase fasst. So. Und jetzt zu der Frage, ich habe hier zwei NGOs aufgetrieben im Internet, und zwar ist das einmal der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und dann ein Verein namens Game. Wann schlagen wir da auf? Das sind die Dachverbände der deutschen Spieleindustrie. Wann tun wir was mit diesen NGOs? Weil NGOs sind wichtig. Ich stelle mal einen Link da rein. Mir die per Mail, die Kontakte bitte. Gerne. Das sind eigentlich nur zwei Webseiten, die ich da habe. Die sitzen beide in Berlin. Mhm, okay. Bezeichnen sich beide als der Dachverband der deutschen Games-Industrie. Da ja, also mal jemand hin. Es ist so, Christos und ich und wahrscheinlich Alex auch demnächst teilen uns da Termine, um mit NGOs in Kontakt zu treten. Bei mir liegt der Schwerpunkt natürlich ein bisschen mehr auf Journalisten und bei Christos und Alex mehr auf der Vernetzung mit NGOs. Aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft häufiger in Berlin sein und dann gucken, dass ich meinen Terminkalender da vollpacke. Und je mehr Adressen ich von Verbänden in Berlin habe, desto größere Auswahl und desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen von denen mal treffe. Insofern, wenn ihr wichtige NGOs wisst, die zum Beispiel Nischenthemen besetzen, wo wir gut drin sind, schickt uns entweder an Presse-Ad oder Vorstand-Ad die Adressen mit Ansprechpartner. Noch besser ist natürlich, ihr kennt jemanden, wo er sagt, da stellt ihr selber schon mal den Kontakt her, dass wir letztendlich von euch vorgestellt werden oder angeteasert werden. Hilft um einiges leichter, das Gespräch zu eröffnen, wenn da auch schon Zusammenarbeit war und so, dass man dann anknüpfen kann. Und wer das dann letztendlich von uns macht, ist eigentlich egal. Also auch ein Carsten oder ein Gensek, jemand, der gerade in Berlin ist und sagt, ich habe hier noch Zeit, lass mich doch mal ein paar Termine machen. Ich schick's mal an Vorstand-Ed, ja? Ja, super. Danke. Okay. Ja, Bamam, danke für den Hinweis. Den kann man nicht oft genug bekommen, dass man sich selbst an die eigene Nase fasst, für die Maßstäbe, die man selber setzt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Umgekehrt ist es aber auch so, dass man sich immer fragen sollte, wie komme ich selber an? Der Jurist nennt sowas objektiver Empfängerhorizont. Also wie kommt es bei anderen Leuten an? Und da kann es auch unterschiedliche Auffassungen geben. Da kann man es als Moderator, wenn man solche Beiträge einordnet, nur falsch machen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber deine Botschaft ist auf jeden Fall angekommen. Ich gehe davon aus, dass ich auch für Bastian spreche, der mir jetzt allerdings auch widersprechen kann, wenn er mit der nächsten Frage dran ist. Bitteschön. Herr Flix, ich hab hier übernachtet. Ich hatte keine Frage, aber ich schließe mich deiner Meinung an. Danke. Gut, Ich würde kurz eine Unterbrechung machen wollen. Ich habe einen Wahlnachbericht bekommen und eine erste Analyse per PDF heute. Ich bin gerade meine Mails durchgekommen. Dafür nochmal danke an den Joachim. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Nein, der Joachim hat vorhin kurz nach Geoffrey den Raum verlassen. Okay, ja, jedenfalls hat mir Joachim was zugeschickt und das würde ich gerne vorlesen. Das ist die Wahlanalyse von Benjamin Immanuel Hoff und Alexander Fischer. Und da geht es auch um die Piraten. Ich suche das mal eben raus. Moment. Wollen wir es kurz zurückstellen und dann kannst du es nachher noch einstellen, wenn du es gefunden hast. Ich hab's. Moment. Okay. So, ist nicht lang. Piratenpartei, From Dawn Till Dusk. Die Berliner Piraten waren die Shootingstars der vergangenen Abgeordnetenhauswahl. Erstmals zogen sie im September 2011 in deutlicher Fraktionsstärke in einen Landtag ein. Es war ein spektakulärer Erfolg, dem weitere Mandate in Landtag NRW, Saarland und Schleswig-Holstein folgen sollten. Die damalige Abgeordnetenhausfraktion wurde mit einem erheblichen medialen Interesse bedacht, das im Zusammenhang mit dem Gewinner-Image in die Wahlerfolge des Jahres 2012 mündelte. Die Piraten, so lautete der durch vorliegende Daten und stattfindende Wahlen erhärtete Befund im Wahlnachtbericht 2011, waren eine Partei der unter 45-Jährigen, die politische, vor allem die Themen und Probleme einer Generation von zunehmend prekär arbeitenden und lebenden Menschen auf die Tagesordnung setzte. Nach 5 Jahren muss man feststellen, dass es den Piraten nicht gelungen ist, aus diesem disparaten Mix von Wünschen und Lebenslagen ein kohärentes Politikkonzept und eine über einmalige Proteststimmen hinausreichende Mobilisierungsperspektive zu entwickeln. Aus Transparenz wurde Streit und Spaltung, aus Vielfalt wurde Beliebigkeit und Inhaltsleere. Dieser Befund ist kein Grund zur Schadenfreude, weil es die Frage hinterlässt, wo viele dieser Menschen, die mehrheitlich im Mitte-Links-Lager verortet sind, als Wählerinnen verbleiben. Der Wählerinnen-Wanderungsübersicht von Infratrest DIMAP zufolge wandern 19.000 frühere Wählerinnen der Piraten in das Nichtwählerlager. Von dort hatte die Partei 2011 und 21.000 Wählerinnen mobilisiert. Zu den anderen Parteien wandern 10.000 Wählerinnen, jetzt kommt eine Auflistung, 2011 21.000, zur AfD 11.000, zu den Grünen 12.000, zur SPD, der CDU und der FDP insgesamt 11.000. Von der Linken erhielten die Piraten bei der vergangenen Berlin-Wahl 12.000 Wählerinnen. Nunmehr wandern 23.000 frühere Wählerinnen dorthin ab. Ursache dafür könnte sein, dass es die Berliner Linke vermochte, einem Teil der früheren Piratenprotagonisten eine politische Heimat anzubieten. Ob sich daraus ein Teil der Zuwächse für die Linke erklären lässt, kann erst mit später vorliegenden Daten beantwortet werden. Es bleibt aber zu hoffen, dass damit wenigstens ein Teil des kreativen und originellen Politikansatzes der Piraten gerettet wird und in Spurenelementen sogar in der Politik eines rot-rot-grünen Senats wiederzufinden sein wird. Im 10. Jahr ihrer Existenz ist die Piratenpartei auf dem Niveau der liberalen Demokraten, abgekürzt LD, einer sozialliberalen Abspaltung der FDP in den frühen 80er Jahren, angekommen. Die DL haben auf ihre Art und ohne jemals dem temporären Erfolg der Piratenpartei auch nur in Ansätzen nahegekommen zu sein, dennoch zur politischen Entwicklung der Bundesrepublik beigetragen. Dies bleibt auch den Piraten zu wünschen, denn die im Wahlnachtbericht von Horst Kahrs und Benjamin Immanuel Hoff nach der NRW-Wahl 2012 zu den Piraten getroffene Aussage ist weiterhin zutreffend. Zitat Anfang. Die Piratenpartei bleibt ein schillerndes neues Phänomen in der deutschen Parteienlandschaft und ist daher als Projektionsfläche für vielerlei Motive geeignet. Ihre Wahlerfolge zeugten von einer verbreiteten Unzufriedenheit mit dem real existierenden politischen Betrieb und seinen parlamentarischen Parteien. Der Erfolg der Piraten legt eine weit verbreitete Überdrüssigkeit mit dem vorhandenen Parteiangebot offen, eine weit verbreitete Bindungs- und Orientierungslosigkeit im vorhandenen Angebot und ein entsprechendes Bedürfnis nach einer Alternative, die nicht als fertiges Angebot präsentiert wird, die nicht die politische Richtung 180 Grad dreht, sondern die unfertig ist, offen und aus verschiedenen Elementen zusammengefügt, eine Alternative zu den professionellen politischen Eliten. Das Bedürfnis nach einer Veränderung scheint in der Gesellschaft, zumal bei den unter 40-Jährigen, weit verbreitet und geprägt von ideologischer Richtungslosigkeit im klassischen Sinne. Drückt sich zuvor die Auffassung, dass es so wie es ist nicht weitergehen kann in der Wahl von Parteien auf den Polen Marktindividuum, FDP oder Staat-Gesellschaft, die Linke aus, so steht die Wahlentscheidung für die Piraten gegen die Abschottung des politischen Systems vom Alltag, gegen das politische Sprech, für die Freiheit des Individuums und für gesellschaftliche, gemeinschaftliche Einrichtungen. Dass der ehemalige Piratenparteivorsitzende Bernd Schlümmer nunmehr für die wiederauferstandene FDP in das Berliner Abgeordnetenhaus einzieht, ist eine Ironie der Geschichte und dürfte dennoch dazu beitragen, Spurenelemente der Piratenpartei auch im künftigen Parlament zu erhalten. Ah, einfach mal sacken lassen. Dankeschön, Paki. Spurenelemente. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir haben 22.30 Uhr. Gernot und Sammy, habt ihr noch ganz furchtbar wichtige Sachen? Ansonsten wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir jetzt hier einen Stopp setzen. Naja, also ich würde schon da noch darauf bestehen, dass ich nochmal auf das, was Michael Berndt angeregt hat, nämlich diese Zusammenarbeit mit NGOs. Wir haben heute Abend viel darüber gesprochen, was wir machen könnten, was wir vielleicht anregen sollten. Und ich denke, da ist, glaube ich, etwas verkehrt verstanden worden von Paki. Nicht darum, NGOs zu vereinnahmen. Es geht darum, mit NGOs zusammenzuarbeiten. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich zum Beispiel morgen bei einer Veranstaltung bin und da lautet eben der entsprechende Satz in dieser Einladung auf einer Webseite, die nicht von den Piraten verfasst wird, sondern von einem Blog, dass das eine gemeinsame Veranstaltung ist der Bonner Initiative Grundeinkommen von Kampakt Kreisverband Bonn und den Sozialpiraten. Denn das ist genau das, was wir eigentlich machen sollten. Und da kommen wir wieder zurück auf das, was Paki am Anfang auch gesagt hat. Er hatte nämlich mal kurz erwähnt, dass wir uns mal getroffen haben in Kerpen. Und da gab es eine ganz wichtige Diskussion darüber, was eigentlich die Piratenpartei sein sollte. Sie sollte auf der einen Seite eine Partei sein, sie sollte aber auch eine politische Plattform darstellen für neue politische Ideen. Und diese politische Plattform sollte nicht nur den Piraten dienen, sondern auch eben NGOs oder genau Leuten oder Initiativen, die gleichen großen Ziele haben wie die Piratenpartei. Und die Frage ist eben noch am Schluss, ist das noch so? Wollen wir diese politische Plattform auch in Zukunft beibehalten oder haben wir die längst in die Tonne gehauen? Nee, gehe ich sofort drauf ein. Natürlich sollten wir das weiter bleiben. Ich hatte in der Tat den Michael dahingehend falsch verstanden, weil ich das so verstanden habe, dass er sagt, dass wir das quasi als Kampagne oder als Slogan nach außen hingeben. Ich halte es für sinnvoller, dass wir das einfach machen und dass diese Arbeit, die du jetzt zum Beispiel bei der Veranstaltung machst, beibehalten und ausgebaut werden muss in allen Politikbereichen, in denen wir Aktive haben. Das auf jeden Fall. Nur ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt auf Plakate zu schreiben, wir sind die Partei der NGOs, weil das wird kein Mensch verstehen. Das werden nur ganz gezielt Leute verstehen, die in den NGOs arbeiten. Und diese Arbeit kommt besser an, indem man das so macht, wie du das beschrieben hast und auch so, wie Michael das beschrieben hat. Also insofern, klar müssen wir das weitermachen. Okay, danke. Das finde ich auch ein gutes Schlusswort. Also ich bin auch mit Leuten von Pro Asyl, mit den Integrationsbeauftragten, mit Amnesty-Leuten in Kontakt, einfach aus meiner vorherigen Arbeit. Das würde ich nie im Leben aufgeben. Das, was man sich da aufgebaut hat, ist ja über eine, ich sag mal, eine Partei hinaus auch wichtig. Das ist einfach ziviles Engagement, was wir alle irgendwo an der einen oder anderen Stelle. Freifunk, nur ein Beispiel. Jetzt gebt doch nicht eure Freifunkaktivitäten nur auf, damit ihr mehr Zeit in die Partei investieren müsst. Ihr müsst es einfach kombinieren. Das ist das Wichtige. Ja, sehe ich genauso. Danke, Paki. Danke, Gernot. Ich glaube, das ist wirklich ein schönes Schlusswort und, glaube ich, auch ein sehr gutes Stichwort, um jetzt dann noch weiter zu diskutieren. Jetzt haben wir 22.34 Uhr. Es war heute eine BUFO-Sprechstunde mit großen Höhen und Tiefen. Ich danke allen, die teilgenommen haben. Wir sehen uns wieder am kommenden Montag um 21 Uhr hier in diesem Raum. Ich wünsche allen, die hier teilgenommen haben, einen wunderbaren Abend. Kommt zur Ruhe. Besauft euch, um die Anregung von Paki zu nehmen. Lasst es euch gut gehen. Lebt einfach, seid Piraten. Schönen Abend allerseits. Tschüss. Und um das zu ergänzen, genießt jede Sekunde. Es kann schneller vorbei sein, als ihr denkt. Paki, ein Wort, Resolution. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.